Deutschlandradio Berlin. Werkstatt. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur ersten Hörspielwerkstatt im neuen Jahr, wie gewohnt mit einer Ursendung zu Beginn des Monats. Wir alle kennen das Phänomen, dass wir mit Klängen auch biografische Erinnerungen verbinden, dass es sozusagen eine Tonspur unseres Erinnerungsfilms gibt. Holzlatschen, Uhrwerke, Eisenbahnrattern, Bimmeln des Eismanns, Zerknacken eines Käfers, Düsenjäger, Milchkannen, Grabespaten im Garten. Die Liste der Klänge aus der Kindheit scheint endlos. Der Musiker und Komponist Stefan Frohleichs zitiert aus seinem ganz persönlichen Archiv von Klangerinnerungen. Aus einer Vielzahl konkreter Geräusche und verbaler Klangbeschreibungen komponierte er eine rein akustische Lebensgeschichte. So subjektiv und befangen diese Audioaufzeichnungen auch sind, die in den 60er Jahren Geborenen werden vieles wiedererkennen. Schnullerquietschen, Schulgong, Erkennungsmelodie einer Radiosendung, Löffel in Nachttischschälchen, Keith Jarretts Köln-Konzert, Reggae von Bob Marley. Stefan Frohleichs, geboren 1962, ist Komponist und Musiker, außerdem Konstrukteur neuartiger Musikinstrumente. Zuletzt sendete Deutschlandradio Berlin an Anna Blume, eine Autorenproduktion für die Expo 2000. Hören Sie nun also als Ursendung Alter Klang von Stefan Frohleichs. CD oder ein Musikprogramm im Radio? Ich höre sie so leise, dass ich sicher bin, niemanden zu stören. Nach einer Zeit mache ich die Musik noch leiser. Niemand soll merken, dass ich Musik höre. Auch ich selbst will nicht mehr so sicher sein, ob ich überhaupt noch Musik höre. Ich drehe also den Lautstärkeregler ganz vorsichtig immer weiter zurück, bis nur noch die dynamischen Spitzen der Musik für mich hörbar sind. Ich bin sehr vorsichtig beim Zurückdrehen. Ich vermeide es, die Lautstärke wieder hinaufregeln zu müssen. Ich bleibe lange in diesem konspirativen Zustand. Wäre es peinlich, von den Mitbewohnern vor dem Lautsprecher hockend entdeckt zu werden? Ich lenke jetzt meine Aufmerksamkeit von der technischen Schallquelle ab, höre in den Raum hinein. Der Fußboden knackt, ohne dass jemand geht. Ab und zu gluckst die Heizung. Wenn ich mich jetzt hinlege, schlafe ich vielleicht ein. Thank you. Ja, wir wohnten auf dem Land. Da gab es eine Wäscheleine aus sehr starkem Draht, ungefähr 5 mm dick, denke ich mal. Und 20 Meter lang. Die hing schon sehr, sehr lange zwischen zwei Bäumen und war wirklich eingewachsen in die Bäume und hatte auch keine schlechte Spannung. Und als recht kleiner Junge stand ich sehr oft lange und viel an dieser Leine. Das eine Ohr am Baum und schlug dann gegen die Leine und hörte halt den Klang der Schläge am Baum. Wo sollte ich sie denn herholen, jene alten Klänge, die einstmals mein Kinderohr gewiegt haben? Die ersten, an die ich mich erinnere, sind das Rauschen der Pappeln im Sommerwinde in einem kleinen Dorf in Polen. Auch das Schnattern der Gänse und das Quaken unserer diplomierten Hausente Petronella klingen noch nach. Die Organistin, die in der Kirche auf einem Harmonium leierte, waren mir rauschende, meine kleine schwarze Kinderseele entrückende Klänge. Vielleicht war es Chopin, vielleicht war es Schumann, Mendelssohn mag es auch gewesen sein. Musik ist am schönsten, wenn sie keinen Namen hat. Thank you. Oft lag ich als Kind unter dem Flügel, auf dem meine Mutter gerade spielte. Manche Stücke sind in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Wenn ich heute so ein Stück höre, sehe ich mich mit einem Comic unter dem Flügel liegen. Das nervende Getöse, wenn wir alle drei unsere Instrumente übten. Trompete, Klarinette, Klavier, Cello. Mir läuft bei einem ganz bestimmten Geräusch immer das Wasser im Mund zusammen. Ich meine, das dumpftrockene, stumpf gedämpfte Auftreffen des großen Löffels auf dem Grund einer gut gefüllten Quarkpudding, ach, überhaupt Nachtischschüssel. Dieses trockene Tock, süßer Kinder Nachtischtraum mit den älteren Geschwistern zu teilen. Alt. Ganz alter Klang. Murmeln, Gebete flüstern, Lob und Preislitanei, quäkend, brechen von trockenen Reisern, reißen von Leinwand, lang. Brummen des Kreisels, Butteln des Wassers, Pfiff eines Vogels. Hören vergebens. Ansaugen, dann angesaugt. Surren, klappern, laut. Zwitschern, mechanisch. Blubbern, wird hörbar. Luft in kurzen Stößen hinaus. Ein Atmen mit pfeifendem Nebengeräusch. Bösartige Tonschwellung. Hallen und Schäumen im Quadlibet. Gewobener Hauch zerfährt in Luft. Gemorstes Gefiesel. Nervöses Ticken. An, aus, an. Ich erinnere mich an unsere alte Haustüre. Immer wenn man sie zuschlug, schepperte unsere Vortüre so, dass dabei ein dumpfer Ton zustande kam. Ekel vermittelt. Meine Nichte kam aus der Türkei. Sie kannte uns gar nicht und war nicht gewohnt, bei uns zu schlafen. In der ersten Nacht hat sie sehr laut geschrien, geheult. Und ich wachte voll erschreckt auf. Sie war 6 Monate alt. Ich habe das Klirren und Knallen einer 250-Mark-Tischlampe, die auf dem Boden aufschlägt. Das Reiben von Baumästen im Wind. Ächzen, Stöhnen. Der Geburtstag von meinem Neffen. Ich habe das erste Weinen von ihm gehört, als er noch nicht mal 1 Stunde alt war. Ein Kaminbrand im Schornstein mit heulendem Brausen. Geräusche im Nebel machen die Welt groß und weit. Silberne Glocke. Hellen Klang. Hörte. Glocke. Kupfer. Glocke tönte. Als wir 12, 13 waren. Tiefer Klang. Wurden uns in der Schule die Filme vorgeführt, die die Amerikaner drehten, als sie die KZs öffneten. 2 Glocken. Silber. Kupfer. Diese Filme waren eine sicherlich sehr nützliche Hirnwäsche. Tickte langsam und würdig. Ich erinnere mich nur, dass am Ende dieses einen Films, ja, da wurden einfach wirklich Hunderte von Toten wirklich mit so einem Schaufelbagger irgendwie, was der Kuckuck irgendwo hingeschaufelt, und das hat mich so dermaßen entsetzt, dass ich dachte, ich will hier raus aus diesem Klassenraum, ich will aus dieser Atmosphäre raus, und hatte halt noch irgendwie unterm Tisch Butterbrotpapier. Aspelnde Insekten. Sehr laut ist. Nicht hören. Laut. Still. Das war durch diese Wahrnehmungsgestörtheit, durch diesen Schock einfach. donnerartig laut. Es ist, ein Riesenkrach, ein Getöse in meinem Ohr. Unangefochten zu ticken. Lauschte. Im Ticken einen singenden Ton hören. Echo. Wobei ich einfach nur ein bisschen Papier zusammengeknüllt habe. Etwas von einem Ding abkratzen. Pergament knistert, Feuer prasselt. Hunde jaulen, brüllen, Ruhe. Metallisches Zirpen endet nach geraumer Zeit. Sehr sonorer Glockenklang antwortet mit großer Regelmäßigkeit auf einen gehauchten Pfiff von ähnlicher Tonhöhe. Klarinette säuselt erfindend ein dezentes Liedchen. Nach langen Sekunden ein räumliches Heulen. Zum gewählt schreitenden Tempo einer Pavane das Knarzen. Weinender Ruf, kurzes Signal, und eine kleine wilde Melodie. Der Draht des Blitzableiters oben auf dem Dach, der gab halt einen sehr tiefen Ton ab, weil das ganze Haus durch ihn in Schwingung versetzt werden konnte, wenn also der Sturm da durchging. Vielgliedriges Patschen, lautes Gegurre. Kaum war das lustige Horn. Es hätte wirklich jemand ein Baby ausgesetzt, weil diese Schreie so dermaßen kläglich waren. Ruhelispeln. Unsägliches Quietschen in sehr langsamem Tempo. Unsägliches Quietschen in etwas schnellerem Tempo. Die Bäume eigentlich erst und dann sehe ich sie. Also mir ist dieser Klang, der greift mich sofort und ich weiß sofort Bescheid. Aha, das ist der von damals. Und ist das ein Heimatgefühl? Ich weiß es nicht. So mit 12, 13, 14 auf dem Land, da muss man irgendwie das miterlebt haben, wie so ein Schwein mal flach gemacht wird. Und ja, ich halt auch durch diese Dinge durch. Und dann erinnere ich mich dran, wie dieses Schwein dann schon in zwei Hälften geteilt an so einer Leiter hing. Schnauze abwärts, da kam das Blut noch raus und erstmal das Geräusch, wie die Wirbelsäule zertrümmert wird mit einem Beil oder einer Axt. Das ist schon knallhart, wenn man scharfes Metall auf Knochen trifft. Und das nächste war dann, dass halt der Schlachter ja auch die inneren Organe da rausholen musste aus der, und dazu greift er halt ins Fleisch, reißt es auf und findet natürlich sofort immer die richtige Stelle. Und diese Sorte Geräusch des Fleischreißens ist auch einmal gehört, nie vergessen. Ziemlich widerlich, aber auch eindrucksvoll. Ein Lied. Angeordnet und ausgeführt. Murmeln und Murmeln plappern. Und plappern. Leicht wegzumischen. Leicht wegzumischen. Metallische Resonanz. Frisch entrostet. Ratschbumm. Steht ein Bucklichmännlein da. Vom Turme scholl. So rief er. Da sagte sangen Jesus meine Zuversicht. Kinder klagten, klagten die Kinder. Stillen Haus. So flüstert's, so flüstert's. Leis knisternd fallen Blätter. Es klingt, braust, Flattertöne entweichen. Etwas von einem Ding abkratzen. Pergament knistert, Feuer prasselt. Hunde jaulen. Brüllen, Ruhe. Totgesungene hübsche Melodie. Heller Ton von leeren Fässern. Metallisches Zirpen endet nach geraumer Zeit. Sehr sonorer Glockenklang endet nach geraumer Zeit auf einen gehauchten Pfiff von ähnlicher Tonhöhe. Sehr sonorer Glockenklang antwortet mit großer Regelmäßigkeit auf einen gehauchten Pfiff von ähnlicher Tonhöhe. Eine Klarinette säuselt erfindend ein dezentes Liedchen. Wenn das breite Band rufen wird, wird ein vielstimmiges Gestalt hörbar. Nach nach langen Sekunden ein dezentes Liedchen. Zum gewählt schreitenden Tempo einer Pavane das Knarren. Nach langen Sekunden ein räumliches Heulen. Weinender Ruf. Kurzes Signal und eine kleine wilde Melodie. Zum gewählt schreitenden Tempo ein ölgedämpftes Sprechen trifft auf empörtes Rufen. Ein ölgedämpftes Sprechen. Vielgliedriges Patschen. Weinender Ruf. Lautes Gegurren. Kurzes Signal und eine kleine wilde Melodie. Kaum war das lustige Horn. Gedärmrhythmen, ein ölgedämpftes Sprechen trifft auf ein rauhes Rufen. Schadend, kratzend, unscharf. Vielgliedriges Patschen, nachlässiges Wischen, lautes Gegurren, Metall. Schabend, Klingen, unscharf, fast klang. Kaum war das lustige Horn. Nachlässiges Wischen, überriffliges Metall. Gedärmrhythmen, Pfeifen im Klingen, Ohr und Raum. Schabend, kratzend, unscharf. Nachlässiges Wischen über riffliges Metall. Klingen, fast Klang. Der letzte Atem eines Sterbenden ist auch eindrucksvoll, weil der Körper ja keinerlei Spannung mehr hat, geht. Es ist wirklich wie eine Welle durch den Körper und sehr langes Einatmen, sehr langes Ausatmen, weil nichts mehr festgehalten ist. Wie sollte ich all diese Klänge herholen? Sie sind vergangen, wie die eigene Kinderzeit auch. So soll's auch sein, dem hinterhereilen zu können, was uns vorausgeeilt ist, würde den Traum der eigenen Vergangenheit reduzieren und zu einem miserablen Ferienfoto machen. Altes Atmen und das Blättern der Seiten. Nichts. Nur Schlurfen von Filz. Immer nur Sausen. Gesungenes Tosen. Zart, leise, unsäglich. Weites, langgezogenes Sausen vom großen Blaseball. Langes Warten auf einen Klang, schließlich kürzer als angenommen. Sie hörten als Ursendung Alter Klang von Stefan Froleix. Musik und Regie der Autor, Stimmen Uta Halland und Matthias Kaul, Ton und Technik Tim Verfondern. Geräuscharchiv Deutschlandradio Berlin, Hans Czibinski. Eine Autorenproduktion für Deutschlandradio Berlin 2002. In unserer nächsten Hörspielwerkstatt, heute in einer Woche, können Sie noch einmal ein Stück hören, das einen schon fast vergessenen Krieg ins Gedächtnis ruft. E-71 von Andreas Ferwers nach einem Text von Peter Waterhouse ist ein Dokument der Sprach- und Ratlosigkeit angesichts der Verwüstungen, die der Krieg um das lange belagerte Bihać im ehemaligen Jugoslawien angerichtet hat.